guys in der Abstracte. So ja, der Biografie mit und von Visit of Avignon. Herzlich willkommen zu einer Morgenausgabe des, sagen wir mal, verstopften Podcasts, denn meine Nase ist total verstopft, wie eigentlich jeden Morgen. Aber der Dialekt geht davon nicht weg, also ist es auch ein Dialekten-Podcast. Und die komische Qualität geht auch nicht weg, also ist es ein fauvistischer Dialekten-Podcast in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und ratet mal, auf wessen Konzert ich war. Ich gebe euch mal einen Hinweis. Und? Könnt ihr es erraten? So, ich lasse das jetzt mal leise im Hintergrund laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wie immer. Eigentlich sollte ich mir mal eine meiner Podcast-Folgen anhören. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich das durchstehe, denn meine Stimme hört sich für mich, ich glaube, jeden geht so, seltsam an, wenn sie einmal aufgenommen wurde. Ich hasse es, wenn ich in ein Mikro reden muss. Naja, dazu kommen wir aber später. Gut, ihr habt erraten, schätze ich mal, das war Manu Chao. Und zwar, er war wieder mal in Sarajevo und zum ersten Mal war das Konzert... Wie kann ich das sagen? Nicht kostenlos. Normalerweise kommt er und gibt kostenlose Konzerte. Dieses Jahr kostete 15 Euro der Eintritt, ist eigentlich nichts. Und es ist ja seltsam, also ich finde es zumindest seltsam, und ich denke, die meisten Leute, die Manu Chao gehört haben, ich schalte das mal jetzt einfach aus, denn ein bisschen schwer zu reden, der ist zu... Naja, die meisten Leute, die Manu Chao gehört haben, und zwar in Sarajevo und außerhalb, das heißt in irgendeinem anderen Land, dann könnten die eigentlich einen Unterschied merken. Und zwar, also ich habe Manu Chao schon in Deutschland gehört und auch in Frankreich, und beide Male, es war saugeil, es gab immer eine Band davor, die uns warm tanzen soll, und der spielte knapp 2 Stunden, vielleicht nicht mal. In Sarajevo gibt es aber keine Vorband, der kommt einfach raus und fängt an zu spielen. Und dann geht er so um die 4-mal oder 5-mal und die Leute applaudieren dann so heftig, wie das halt eben so üblich ist heute. Und da kommt er eigentlich immer wieder zurück. Und dieses Mal dauerte das Konzert etwas über 2,5 Stunden. Darum habe ich auch keine Stimme mehr. Und ich denke, darum auch die verstopfte Nase. Naja, auf jeden Fall, es war super geil. Und weil das Konzert so cool war, dachte ich an einen anderen Künstler, der aus Deutschland kommt und den ich super, super toll finde und den ich eigentlich nicht anschreiben kann. Ich finde ja keine Adresse, was aber kein Grund ist, nicht über ihn zu reden. Und zwar Herrn Martin Yondo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also, Herrn Martin Yondo. Kennt ihr eigentlich Martin Yondo? Also bitte alle mal Hand hochheben, die Martin Yondo kennen. Und die, die es nicht kennen, sollten sich schleunigst ins Internet machen, was darüber herausfinden, sich in den nächsten Kaufhausladen, wo man auch CDs kaufen kann, reinstürzen und sich sofort eine der mehreren CDs, die er rausgebracht hat, kaufen. Ich denke, es lohnt sich. Das ist einfach nur so gute Laune Musik. Und ich spiele euch jetzt mal ein paar Sekunden, denn ich darf ja nicht mehr. Ich will ja keinen Ärger mit der GEMA. Aber ich hätte wirklich, also falls jemand da draußen Martin Yondo persönlich kennt, bitte spricht ihn an. Er soll mir sein Okay geben, damit ich mehr als die Hälfte eines Songs spielen darf. Und hier ist Herr Mr. Martin Yondo. Gringo, oh, oh, se llama Gringo, oh, oh, se llama Gringo, oh. So, ich denke, ich habe schon mal über Martin Yondo gesprochen. Und zwar, naja, das ist ja das Problem. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, über welche Bands ich gesprochen habe. Und zwar nicht deshalb, ich könnte es ja auf meinem Blog nachschauen, aber ich hatte ja das Internetproblem und habe so um die 12, 13 Folgen nicht hochladen können. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich mich wiederhole oder nicht. Also, wie auch immer, dieser Künstler, es lohnt sich, sich zu wiederholen für diesen Künstler, genau, formulieren wir es mal so. Ah, schwer das Deutsch heute Morgen, nicht nur die Stimme. Naja, aber die Stimme so hatte irgendwas von Humphrey Bogart, finde ich auf jeden Fall. Also in meinem Kopf. Ob es jetzt wirklich da raus so kommt, das weiß ich nicht. Was ich aber sagen wollte, und zwar, falls jemand von euch in den letzten Jahren auf Gentleman-Konzert war, also Gentleman kennt ihr, schätze ich mal, soll ich euch erinnern? Nein, Gentleman kennt jeder in Deutschland. Auf jeden Fall, Martin Yondo war sehr oft die Vorgruppe oder Mitmusiker von Gentleman und ist auch, glaube ich, so berühmt geworden. Und zwar zu Recht, denn er macht wirklich gute Lieder. Und das Lied, das ich euch gerade vorgespielt habe, das heißt Jack Ringo und ist eine akustische Version des Liedes und ist vielleicht das bekannteste Lied von ihm. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss wollte ich über ein Thema reden. Und zwar habe ich es ja schon angebrochen, und zwar Mikro. Ich weiß nicht, wie oft ihr im Leben schon, also jetzt nicht nur, das ist einfach, ich nehme einfach diesen Podcast auf, ich mache auch Fehler, das ist egal. Wenn ich wirklich anfange Blödsinn zu reden, dann kann ich immer noch auf Stop drücken und was anderes aufnehmen. Wenn ihr aber live vor einem Publikum steht und das Mikro da vor euch habt, dann ist es was anderes. Oder wenn ihr live im Fernsehen seid. Und falls ihr euch noch erinnert, ich habe einen Verein gegründet für Kultur. Erbe, also Kultur und historisches Erbe für die Protection. Und ich bin der Direktor für die nächsten, oder bei den Vereinen heißt das nicht Direktor, sondern Präsident. Also ich bin der Präsident des Vereins für die nächsten noch fast 3,5 Jahre. Und als Präsident hat man seine Pflichten. Eine der Pflichten ist, Ausstellungen zu eröffnen und Pressemitteilungen zu geben und auch live im Fernsehen, im Studio. Und ich hasse das, wenn ich im Studio bin. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Bosnien haben wir noch altmodische Studios, teilweise, nicht immer. Manchmal ist es super, da gibt es nur 3 Kameras und nicht so viele Scheinwerfer. Aber einmal, da war ich in so einer, also keine Ahnung, das war wie so ein Loch und keine Fenster, gar nichts. Da gab es eine Kamera, dafür aber so 30 Scheinwerfer. Und ich hätte schwören können, dass ich hinterher, also wenn ich mich im Fernsehen ansehe, ich da so ein Aureol um mich herum habe, so wie heilige Leute, also wie, so Shining, was man aber wirklich sehen kann. Und das war sowas von unbequem, diese ganzen Scheinwerfer. Und die sind dann auch noch heiß. Also zum Glück dauerte das Interview nicht lange, denn ich denke, nach 10 Minuten hätte man da schon wirklich Schweiß aus allen Poren herauskommen sehen können, denke ich mal. Auf jeden Fall war das wirklich sowas von eine schlechte Erfahrung, dass ich mir gesagt habe, wir brauchen jetzt einen PR-Manager, der Interviews macht, der so live zum Fernsehen geht, und das haben wir dann auch gemacht, zum Glück, aber trotzdem für ganz, ganz wichtige Projekte muss ich da sein und ganz schlimm, ich muss Ausstellungen eröffnen und wenn ich meine Stimme dann im Mikro höre, ich finde, die klingt nicht mal ähnlich der Stimme, die ich im Kopf habe und ich bin mir sicher, wenn ich da jetzt auf ARD die Frage stelle, wieso das so ist, dann wird 5:05 oder wie auch immer die Sendung, 7:45 oder wie die heißt, von diesen India ganz, ganz super doll erklärt. Aber manchmal ist es einfach nur spannend, etwas nicht zu wissen, sich aber trotzdem zu fragen, wieso das so ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Ich habe es auf jeden Fall. Unter anderem diese Frage, wieso klingt meine Stimme so ganz, ganz anders, wenn ich sie höre, so vom Mikro herauskommend oder was weiß ich, und von der, die in meinem Kopf ist. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall, das ist eins der Gründe, wieso ich meine Podcasts nicht anhöre. Und das andere ist, ich denke, ich wiederhole mich super sau viel. Kann man das so sagen? Super sau viel? Naja, ich hab's gesagt. Ich sage sehr viel. Also, naja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich noch sehr, sehr viele andere Wörter habe, die ich wiederhole und wiederhole und wiederhole. Aber ich denke, das kommt daher, dass ich in ein kleines Belkin Tune Stereo Mikro rede. Und als ich anfing, Podcasts zu machen, da gab es sau viele Tipps. Unter anderem, ja, einfach drauf losreden. Das mache ich ja. Und den Tipp finde ich auch super gut. Danke, Tante Schüsselchen. Und nicht großartig drüber nachzudenken. Dann gab es aber auch Tipps, stellt euch vor, ihr redet mit jemandem oder stellt euch vor, ihr, und das waren eigentlich die amerikanischen Podcasts, die Tipps wie, stellt euch vor, ihr seid in einem Raum voller Menschen und ihr redet zu den Menschen. Sorry, Menschen da draußen, aber sowas kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte aber trotzdem, das Resultat wäre nicht viel besser. Ich denke, es ist viel einfacher, in ein Mikro zu reden und sich vorzustellen, dass ich in ein Mikro rede, als sich Tausende von Menschen vorzustellen und dann sagen, ja gut, ich rede jetzt mal zu denen. Da fängt schon die Beine an, ein bisschen zu zittern und sowas, was weiß ich. Ich denke, ihr versteht mich. Auf jeden Fall, das war's von mir heute mit Manu Chao. Super geil, sollte man auf jeden Fall machen. Konzerte, Konzerte, Konzerte. Und der Mensch ist sowas von elastisch und energievoll. Also elastisch war jetzt nicht das wirklich gute Wort, was ich sagen wollte. Dynamisch, genau, sagen wir mal dynamisch, das ist besser als elastisch. So, jetzt fängt auch das Gehirn langsam an hochzuladen. Naja, auf jeden Fall, der ist Power, also so Energie pur. Und das war es auch von mir mit Martin Yondo. Bitte, liebe GEMA. Gut, ich höre einfach auf, mich andauernd zu entschuldigen. Falls jemand irgendwie ein Problem damit hat, dann tut es mir leid. Und ich hoffe, ihr hört euch Martin Yondo an, denn es ist wirklich ein hörenswerter Künstler. Ja, und viel Spaß noch am heutigen Tage. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Und Servus. Das war übrigens Gentleman.